Es klingelt. Ja Gott verdomme, kann man nicht mal für 5 Minuten mit der Katze Schnaus trinken? Ruft Bernd und sieht auf den Bildschirm. Anruf kommt von einem gewissen Herrn Dr. Goldenschnitt von der politischen Polizei Berlin, intern immer nur Popo Bär genannt. Da muss Bernd wohl dran, sonst wird wieder weinig gemacht. Lauert hier. Hirne See zu lauert, wichtiger Geheimauftrag. Kringel im Sani-Kalender und immer auf dem 20.04. Haben Sie sich vielleicht verwählt? Ich bin im Urlaub, in München, großes Bräulefest. Nein, nein, Sie müssen sofort nach Berlin kommen, die Bürgermeisterin macht Druck und die Presse und das Zentralrat und die Leute von der THTZ rufen ständig an. Ich hab hier kein Auto, nur meine kaputte Halli. Ihr Wagen ist unterwegs. Wäre ein Flug nicht deutlich schneller? Ja schon, aber es geht auch um Stilfragen. Bernd wollte noch fragen, ob denn in diesem Fall die Gestapo-Uniform angemessen wäre, aber die Leitung war bereits tot. Da wird sich Gabby aber freuen. Nicht. Naja, er hatte keine andere Wahl. Die Pflicht ruft. Deutschland wird nicht nur am Hindukusch verteidigt. Kurze Zeit später. Ein Mann und sein Trains-M auf der A9 nach Berlin. Bernd stieg in den retrobraunen Trains-M und lauschte der Synthetikstimme, die sein eigentliches Auftragsziel zusammenfasste. Warum? Weil, naja, selbst abhörsichere Telefone sind vor den Krallen der Zock-Agenten nicht sicher. Besonders schwerer Fall von Unterwanderung durch die Kreismallenden tönte es lasziv aus den Bose-Lautsprechern. Bernd verzog sein Gesicht, er hatte ja weiß Gott mit vielen schrägen Vögeln wie Negern, Kanaken und Museln oder den Juden zu tun, aber was zum Fick? Wer soll das nu wieder sein? Nun, das sind Leute, die Kreise in Kalender reinmalen tun. Ist das verboten? In Berlin schon, außerdem ist es jetzt offiziell, Dr. Glickskind, Fachbereichsleiter für rechte Kreise und Kringel, hat den Vorgang bereits mit dem Botschafter und New York besprochen. Dank Netzrunlage konnte der Trainstem mit bis zu 440 Sachen über die nasse Autobahn brettern, ohne AK-Planung, das muss man sich mal vorstellen, und so wurde Bernd also allumfassend über das aktuelle Hauptstadtverbrechen informiert. Der geneigte Bernd, der den Lehren des großen Axel Stoll folgt, sollte sich zum besseren Verstehen des aktuellen Sachverhaltes auf der Internetpräsenz der linken Knallkorb-Zeitung THTZ informieren, im Besonderen über das Thema Rassismus beim Rettungsdienst. Von einem Schreibtischtäter namens Sebastian Erb verbrochen. Oder Bernd gibt keinen Fick, weil er es bereits weiß und bei der Sichtung laut muss man wissen ruft und hört sich hier die Zusammenfassung an. Keine Klicks den linken Drecks schleudern, keine Gefangenen, die deutschen Rettungsdienste haben ein Problem. Nazis alle wo. Führe Geburtstag im Personalkalender. Eingekreist. Viele solcher Koffer. Auch besitzen die Angestellten die Frechheit, sich über Negers und Muselköppe zu beschweren, die Kollegen schon angegriffen haben. Und so weiter und so fort. Also die Demokratie ist gefährdet, die staatliche Ordnung kurz vorm Zusammenbruch. Bald marschiert das deutsche Rote Kreuz in den Straßen und haut alle Neger kaputt. Die Feuerwehr lässt Asylantenheime abbrennen, oder legt sogar selbst das Feuer. Ausländer müssen nach der Messerstecherei verbluten, weil die Krankenwagenfahrer keinen Bock haben. Also Arabenbuben, Musel oder Neger leben gefährlich in Deutschland. Zumindest wenn man den Artikeln dieser Zeitung glauben kann. Rückruf? Herr Dr. Glickstein, das ist ein THTZ-Artikel. Ja, Herr Lauert, das haben Sie gut erkannt. Aber bei der THTZ arbeiten nur Nutten, Nigger, Kanaken und geisteskranke Bolschewisten. Wir übernehmen doch keinen Fall, nur weil sich irgendein gelangweilter Praktikant eine Geschichte aus'm Arsch zerrt. Herr Lauert, es ist politisch. Sie müssen den Fall übernehmen. Bernd fährt also zur THTZ-Redaktion, es brennt noch Licht, Bernd bimmelt. Bild Polizei, aufmachen. Schranke ging auf und Bernd fuhr ins THTZ-Parkhaus. Bernd also auf zum Fahrstuhl. Der THTZZZ-Neubau war eine modernistische Geschmacksverirrung. Immerhin, im Keller gab's einen Puff, einen Whirlpool-Bereich und einen Atombunker für verdiente Genossen. Bernd drückt die 5 und fährt los. Tatsächlich wird der Fahrstuhl mit Fahrstuhlmusik beschallt. Gibt's ja heute auch fast nicht mehr. Leider ist es Lärm eine dieser unsäglichen Kapellen. Es ist das Lied, die Rotfront marschiert von Herrn Geime und den Negerbimmeln. Ja Gott verdomme. Es macht Bim und Bernd kommt im 5. Stock an. Bernd lauert der Name, wo sitzt ihr Mitarbeiter Sebastian Erb? Ich weiß gar nicht, ob der Herr ab jetzt Zeit für sie hat, kiekste es aus dem unterbezahlten Maul der Bürotroller. Bernd ging um den Rezeptionstisch herum und zerrte die Mulattin an den Haaren durch das Großraumbüro. Hier spricht die politische Polizei Berlin. Einer ihrer Mitarbeiter widersetzt sich meinen Maßnahmen. Gibt es weitere Problembürger? Wo ist Erb? Fauchte Bernd die Frau an. Da hinten, im Wellnessbereich, winselte sie. Na bitte, warum nicht gleich so? Die Mulattin wollte aufstehen, stolperte aber unglücklich und knallte mit dem Mulattenherrn gegen eine wertvolle Skulptur mit dem Namen Holz ist 2019. Spaßfakt, tatsächlich war die Skulptur aus Kruppstahl und stand wirklich ungünstig mitten im Raum. Kann man nichts machen. Weiter hinten. Sie sind der Herr Erb? Haben Sie diesen Quatsch geschrieben? Die nackte Angst stand in seinem Gesicht. Aber da blaffte ihr Bernd an. Sie? Sie haben eben unsere Embele Blingblang an den Haaren durch das Büro gezerrt. Habe ich nicht, entgegnete Bernd mit eiskalter Bernd-Miene. Wir haben aber eine Videoüberwachung, sie sind geliefert. Er eiferte sich erbaut. Gut, wo ist die? Fragte Bernd mit seiner kalten, unerbittlichen Bernd-Stimme. Keine Antwort. Bernd zerrte Erb wortlos in Richtung der Damentoilette, ließ ihn fallen und fragte erneut. Videoüberwachung. Wo? Keine Ahnung. Dann möchte ich dich mit jemandem bekannt machen. Ein alter Freund von mir. Bernd zog seinen Elektroschocker, den er auf den Namen Kanaken Brutzler getauft hatte, packte Erb an seine scheißhässlichen Krawatte und schob den Schocker mit der anderen Hand zwischen die Zähne des Sojabuben. Das macht müde Knallköppe munter. Nach einer Minute Spiel und Spaß gönnte Bernd dem armen Schmierfinken jetzt doch mal eine Pause. Wo ist der Raum mit der Videoüberwachung? Zweites Untergeschoss. Aber Sie kommen da niemals rein. Ist das so? Wer kommt denn da rein? Wieder keine Antwort. Jetzt dürfte der Kanakenbrutzler Bekanntschaft mit Erbs Hoden machen. Quäkend wie ein Schweinchen sackte Erb in sich zusammen. Bernd testete noch für einige Minuten die Gesangskünste des Redakteurs und zog ihn dann an den Haaren. Die Frisur muss mal eine hübsche Summe bei dem neuesten Trend-Kanaken-Friseur gekostet haben, jetzt natürlich alles für die Guards, zurück in die Redaktionsräumlichkeiten. Wer von euch Niggern kommt in die Videoüberwachung rein? Keine Antwort. Bernd kam der Gedanke, dass dieser Schmierfink vielleicht darauf steht. Der macht das doch extra, oder? Das Geräusch von Elektroschocker auf linker Haut erklang wie eine Symphonie. Schön eigentlich, dachte sich Bernd und bearbeitete Erb noch eine Minute länger als nötig wäre. Er hatte fast die Mulattin vergessen, als er in seinem Augenwinkel eine Bewegung sah. Sehe ich da anhandlich? Willst du die Bullerei anrufen? Ist das dein Plan? Bernd nahm das gerahmte Anne-Frank-Bild von der Wand und knallte es der Praktikantin mit dem handlich fetischvoll in die Fresse. Das Geräusch ihrer brechenden Nase war unüberhörbar. Gibt es weitere Kandidaten? Noch jemand ohne Fahrkarte? Es waren weitere Mitarbeiter im Raum, alle wurden sorgfältig mit Panzertee fixiert, im Hintergrund klingelte irgendwo ein Telefon. Bernd ging ran, TZ Berlin, Blickstein beim Apparat. Bernd kannte die Nummer des Teilnehmers, es war Paolo Pinkler, der bekannte Rechtsanwalt und Moderator, Freizeitkoxer und Polennuttenficker. Er brabbelte draulos und Bernd nahm alles auf. Man kann ja nie wissen. So ein Jude im Koksrausch, der verplappert sich gerne mal. Vorspulen. Mit Erb wieder runter in den Keller, zu den Videoüberwachungsraum. Wir können die Aufnahmen aber nicht löschen, jammerte Erb, mit großen Krokodilstränen in seinen Gutmenschenaugen. Bernd zog Erb eine Plastiktüte vom KDW über dem Knallkopf und drückte Erb in den Sessel. Du hast keinen Zugang zum System? Keine Reaktion, nur ersticktes Röcheln. Gut, dann verreckst du jetzt. Bernd hielt plötzlich inne, als ihm etwas Elementares einfiel. Er hatte es doch vorhin von der schnorkeligen ER-Stimme der Zentrale erfahren, nur zwei Leute in diesem Schuppen hatten einen Zugang, der Geschäftsführer und jeden Monat einer der leitenden Mitarbeiter, in wechselnder Reihenfolge. Dieser Aufwand für so eine popelige Zeitungsredaktion? Merkwürdig ist es allemal. Aber Job ist Job. Also lockerte Bernd die Plastiktüte ein wenig und unterrichtete ihn in ruhiger Stimme über den weiteren Vorgang. Ich rufe jetzt deine Nuttenmutti an und zeige ihr in einer lebenden Übertragung, wie sich ihr kleiner, dummer Gutmenschen-Sojajunge für eine saublöde Lüge opfert. Welche Reaktion? Keine. Richtig. Bernd wählte mit dem Erbhandlicht die Wahlwiederholung für Mutti und wartete ab. Sein Blick wanderte wieder zu Soja Bessermensch ab, eine Augenbraue fragend nach oben gezogen. Erb schüttelte den Kopf. Na endlich. Dass diese Spinner immer so ein Theater veranstalten müssen. Den Zugangscode eingeben, befahl Bernd. Der Sojamann gehorchte. Bernd zog sich eine Kopie auf seinen Katzen-Spezial-USB-Speicher. Während der Kopiervorgang lief, warf er einen Blick auf den Bildschirm. Er pfiff bewundernd, als er auf dem Bildschirm die Wahrheit erblickte, das dunkle Geheimnis dieses Schmibblatts. Die TZ zeichnet alles auf. Einfach alles. Die hören quasi alles ab. Wie die gottverdammte NSAI bei den Amerikanern. Dieser Laden ist keine kleine, linksgrün versiffte besser als gut Menschenzeitung, die den letzten Restverstand mit ihren Verbrechen in Textform aus den Lesern treibt. Was zum Fick? Dieses System funktioniert wie ein perfekter Überwachungsstaat. Anschnurnachrichten, Telefonate, persönliche Vorlieben der Mitarbeiter, aktuelle Projekte und so weiter. Ihr habt den Brandanschlag in Glockmannshausen finanziert. Erb, du bist erledigt. Bernd entfernte die Plastetüte. Erb rang nach Luft. Okay, lass uns das hier mal zusammenfassen, unterbrich mich, wenn ich falsch liege. Also, ihr Dummficker kommt mit einer Adolf-Kringel-Geburtstagsgeschichte um die Ecke, ihr vertickt nebenbei sogar Drogen, eure Antifa brennt Häuser ab, Protektion von ganz oben, soweit richtig? Ich arbeite nur hier. Ich bekomme meine Themen von, stammelte Erb, als Bernd ihm das Wort abschnitt. Na? Von wem? Wer ist dein Boss? Paulo Brinkler, der jüdische Rechtsanwalt aus Tegel etwa? Bernd traf genau ins Schwarze. Ja, genau. Danke für die Bestätigung, dann mal weiter im Text, was soll der Scheiß mit der Freizeitgestaltung der Sanitäter? Wen geht das etwas an? Man kennt es bereits. Keine Antwort. Bernd wählte die Privatnummer eines Mitarbeiters und nach 4 Minuten tauchten 2 Rettungssanitäter im Keller der TZ auf. Erb wurde in ein Sondersanatoriumszentrum gebracht und dort weiter verhört, um es mal nett zu sagen. Der heutige Tag sollte der letzte sein, an dem er das Tageslicht erblicken würde. Theoretisch. Eine Sache abgehakt, natürlich musste Bernd noch die Hinterbliebenen informieren. Wahlwiederholung. Frau Erb? Ja, genau. Die TZ in Berlin, ihr Sohn hatte heute einen schweren Arbeitsunfall, er meldet sich, ebenso etwa im Februar 2024 zurück. Nein, ich bin nicht befugt, Ihnen den Standort des Krankenhauses mitteilen zu können, ich muss mich verabschieden, auf Wiederhören. Aufgelegt. Nächste Nummer. Private Anschluss des Dr. Paula Brinkler. Ja, hallo? Lauert hier, wir haben Ihre Schmierfinken besucht, es gab, wie Sie sicherlich denken können, einige schwere Arbeitsunfälle. Dr. Brinkler schwieg. So viel dazu. Gespräch beendet. Vorspulen. Morgen. Titelblatt der Bild lässt den Betrachter wissen, TZ-Redaktion erneut von Antifa verwüstet. Und darunter, wurden die luxussanierten Häuser in der Leipziger an die TZ Foundation in Tel Aviv für nur 1 Euro verkauft? Anruf, wer denn jetzt? Lauert. Sind Sie komplett irre? Sie haben diesen Erb beinahe umgebracht, die Praktikantin braucht ein neues Gebiss und die Negerin vom Empfang liegt mit einer Schädelfraktur in der Klinik. Blökte es aus dem Hörer. Chef, Moment mal. Also, mal ganz ruhig, ich war auf der A9 im Stau, ich kann's sogar beweisen. Bernd gibt seinem treuen Audiocomputer einen Befehl. Kit, die GPS-Daten und die Telemetrie an Tiefstartet stasi-berlin.co.ak. Wer war dann da im Gebäude? Keine Ahnung? Die Redaktionsmitarbeiter? Bernd beendete das sinnlose Gespräch. Das gibt noch einen Einlauf. Passiert. Fast vergessen. 30 Stück Münzen an Vogelmann, Direktüberweisung. Überweisung ausgeführt. Telefon klingelt. Schon wieder. Ein ehrenhafter Bernd darf nicht mal durchatmen. Danke, Herr Schulz. Bernd drückt auf Annehmen. Es ist Vogelmann, naja, warum auch nicht? Sind Sie mit meinen Diensten zufrieden? Sie sind ziemlich teuer, ich bin kein Finanzier, die Gott verdomme. Und, rufen Sie mich nicht an. Ich sagte, Sie sollen hier nicht anrufen, Vogelmann. Spreche ich wie die Neger? Oder türkisch? Immerhin wissen Sie jetzt, wer für den Brandanschlag in Glockmannshausen verantwortlich ist, entgegnete Vogelmann. Es sind Hinweise, aber keine Beweise, seufzte Bernd. Und abgesehen davon kam der Auftrag für den Anschlag entweder vom Zentralrat oder direkt vom Innenminister. Vogelmann, für wen arbeiten Sie? Stopptaste. Chef ruft an. Lauert, dieser Rechtsanwalt Paula Pründler schwört bei Jahwe dem Allmächtigen, sie hätten ihn angerufen und außerdem. Bernd unterbricht ihn sofort, das wird sonst ein Vortrag und darauf hat er a. keinen Bock und b. keinen Nerv. Nein, Rechtsanwalt Pründler ist ein pathologischer Lügner und Rechtsverdreher wie alle Juden, er lügt, wenn er sein dummes Händlermaul aufmacht, er manipuliert seit 40 Jahren Gerichte, die sogenannte Justiz, die Presse, Teile der Polizei und dergleichen. Des Weiteren soll Erb angeblich im Auftrag von Pründler politische Aufsätze verfasst haben, also die Zentrale der Zeitung wurde nur als Tarnung genutzt, denn in Wirklichkeit ist die TZ nur ein geheimes Sprachrohr der Kanzlei Pründler und Goldschmidt und somit des gesamten Finanzjudentums. Pause. Kanalwechsel. Erb saß im Sonderverhörzentrum Ost, Anne Frank Platz 33 im vierten Untergeschoss eines alten Luftschutzbunkers. Oral Fame Star Production steht in Leuchtschrift am Eingang. Überall hippe Fetenleute, Drogensuchtis und solche, die es werden wollen. Erb, ich frage Sie jetzt noch einmal, wer war heute bei Ihnen in der Redaktion? Was haben Sie dem Eindringling gesagt? Der Verhörspezialist drehte sich um und wählte den Rektalstrecker aus. Weißt du, dumme Fotze, was das hier ist? Stellte der Spezialist dem bleichen Erb diese rhetorische Frage. Er würde es sowieso gleich erfahren. Er bot einen schrecklichen Anblick, er hatte bereits viel Blut und Teile seiner Füße verloren. Seine Pläne, beim nächsten Berliner Marathon mitzulaufen, sind damit geplatzt. Rektalstreckung einleiten, dröhnte es durch den alten Lautsprecher. Erb schrie. Erb wollte irgendwas Sinnvolles sagen, seine Lage verbessern. Erb war ein nutzloses Werkzeug und er wusste es. Er wusste von der Kopie der Tageszeitung Unterlagen, von Glockmannshausen, von den Auftraggebern im Hintergrund, und er hatte mit der KDW-Tüte auf dem Kopf diesem Lauert alles gesagt. Wenn es Lauert war, denn niemand kannte Lauert. Oder niemand, der Lauert kannte, lebte noch. Niemand kennt sein Gesicht. Oder niemand, der sein Gesicht kennt, lebt noch. Solche Sachen. Vorspulen. Start. Tageszeitung Redaktion, ein Tag später. Können Sie den Eindringling beschreiben? Also, er sah fantastisch aus, so wie der Flüssigmetallterminator aus dem Film Flüssigmetallterminator 5 gegen T-800. Kenn ich nicht, hat den Film jemand gesehen? Dann hat er die Mambele Beokubokasse an den Haaren durchs Büro geschleift. Sagten Sie schon. Ist dieser Erb wieder aufgetaucht? Bisher nicht. Aber die Berliner Polizei? Hat mit dem Vorgang nichts zu tun, sie wurden von einem Einzeltäter überrascht. Nazis? Nein, vermutlich wissen weder Sie noch Erb, was wirkliche Nazis sind, vielleicht sollten Sie mal mit solchen Burschen bekannt gemacht werden. Danach ist allerdings mindestens eine Kieferoperation nötig. Ihre TZ-Gewissheiten interessieren hier auch nicht wirklich, oder hat jemand die Null gewählt? Na, dachte ich mir doch, also um auf den Punkt zu kommen. Ihre Geschäftsleitung arbeitet seit einigen Jahren mit äußerst gefährlichen Leuten zusammen. Angefangen hat es mit dem sogenannten Kaffee aus Nicaragua, dann die nachgewiesenen Stasi-Kontakte aus der Vorwendezeit, um nur mal den Anfang zu machen. Und für dumme Knallköpfe sieht die ganze Sache so unglaublich plausibel aus, es wäre ja so schön einfach gewesen, der arme Erb zieht sich einen Artikel aus seinem schlecht bezahlten Arsch und kriegt dafür verdient aufs Maul. Bloff. Nächsten Tag haben wir den Aufmacher, Demokratiegefährder und Nazischweine attackieren unsere Redaktion, es ist ein neuer Holocaust. Sag mal, seid ihr alle 12 oder so? Da ist was anderes, das ist zu einfach und zu flach. Was kann der Eindringling an Informationen entwendet haben, zeigen Sie mir die Videoüberwachungsanlage und das Rechenzentrum. Sagt Ihnen der Ort Glockmannshausen irgendetwas? Die stellvertretende Geschäftsführerin sah auf das Anne-Frank-Bild und schwieg. Ihre Absatzzahlen sehen gelinde gesagt, scheiße aus. So ein kleiner Überfall bringt bestimmt neue Leser, klassischer Klickköder, den man wochenlang ausschlachten kann. Sie waren wo gestern? In Ziegenstein? Aha, also quasi beim Dr. Paula Pründler direkt um die Ecke. Sehen Sie ihn oft? Schweigen. Was ist mit den Häusern aus der Leipziger Straße? Was soll mit denen sein? Sie haben Clan-Leute reingeschickt, um die Punks zu entfernen, schon vergessen? Das sind alles private und vertrauliche Unterlagen. Das dürfen Sie nicht. Das ist alles privat. Das Private ist politisch oder etwa schon vergessen? Was haben wir denn da? Konten in der Schweiz, Liechtenstein, diverse Stiftungen, der übliche Schickimicki-Kram. Stopp. Bern schaltet auf Kanalwechsel. Drückt auf Start. Ort, Tiefstartzentrale. Uhrzeit, keine Angabe. Was wissen Sie noch über diesen Erb? Regelmäßige Flüge nach Genf, Hotel Beorf Arche, das gute Barsche Executive-Zimmer mit Ausblick, Treffen mit verschiedenen Rotlichtgrößen, Negerkalle, Deremoklan und so weiter und so fort, antwortete die andere Stimme. Also ist er nicht derartige Politsprechneger, sondern ein Funktionär. So sieht es aus. Stopp. Gedankenpause. Nachdenken. Sortieren. Zusammenfassen. Der Tageszeitung Komplex. Das ist ED-Vermögen. Schalk Golodkowski und die frühen 90er Jahre bei der Zeit. Die Unterlagenbehörde. Uwe Barschel am Bällebad ersoffen? Oder in der Badewanne? Fazit, Republik der Armleuchter. Abspeichern, Arbeitstitel, das Bernd-Universum. Dateigröße? Expandiert. Zurück. Start-Taste. Cheffe schon wieder. Lauert, Sie fliegen nach Genf und besorgen sich das vollständige Rosenholz-Dossier von General Jöskernig. Ich dachte, die Rosenholz-Datei haben wir längst, Cheffe? Ja, das stimmt, die haben wir. Aber nicht das Original. So eine Spargel-Version, eine durch den amerikanischen Geheimdienst und den gottverdammten Mossad modifizierte Version. Eine Spargel-Version also. Und die Schweizer wollen uns die Originaldatei liefern? Sie wollen ihr Gold behalten, erwiderte Schäfe. Welches Gold? Das Gold von Gontor. Bernd überlegte, welches Gold die Schweizer wohl haben könnten. Stopp, zurückspulen. Start. Alle Menschen sind gleich, behauptet die ganz liebe Religionslehrerin. Frau Duschmann-Gühle unterrichtet die 7b und die 8h und heute ist mal wieder Elternabend. Sie müssen der Herr Lauert sein. Grüßte sie fröhlich. So ist es, kam es knapp zurück. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, versuchte es die Lehrerin erneut. Ist das so? Erwiderte Bernd. Das Beratungszimmer der Pädagogin war mit Drittweltpropaganda geschmückt, es war grauenhaft. Überall Weini-Negerinnen mit Weini-Negern, die vorwurfsvoll in das 12.000 Euro Objektiv der japanischen Kamera gucken. Mit ihren großen Kuhaugen. Und nicht mal erahnen können, wie egal sie dem Fotograf gewesen sind. Ihr Junge ist versetzungsgefährdet, mahnte sie nun. Glaube ich nicht, antwortete Bernd leicht kopfschüttelnd und fuhr fort. Sie benachteiligen meinen Jungen, und zwar systematisch. Und ich weiß auch genau warum. Sie wollen mir ans Bein pissen, weil ich regelmäßig ihre Drogenniger kontrolliere und ins Loch stecke, ins Loch, wo sie hingehören. Normalerweise müsste ich sie gleich auf der Stelle verhaften, wegen Rassenschande. Aber ich bin außer Dienst. Sie sind ein böser Mensch, Herr Lauert, zischte die Lehrerin zurück. Bernd stand auf und sagte im Hinausgehen. Mag sein, aber wenn Sie so weitermachen, sind Sie entweder tot, schwer verletzt oder wahnsinnig. Stopptaste. Gleicher Kanal. Vorspulen. Start. Ich habe Ihnen Bilder mitgebracht, Sie dürften heute wie alt sein? Sagen wir 35? 37? Diese Fotos wurden vor 17 Jahren aufgenommen, wortlos starrte sie auf die Fotografien. Wie wurden die aufgenommen? Und von wem? Was haben wir denn da alles? Einmal Fräulein Dumpfig als Bondage-Fotze in Lack und Leder, dort als Hobbyhure und da als Orakel, zählte Bernd das ganze Kompromat gnadenlos auf. Wollen Sie mich erpressen? Ne, ich werde Sie vernichten. Die Regeln sind ganz einfach, du vergreifst dich an meinem Jungen. Und ich mach dich kaputt. So einfach ist die Welt. Das sage ich alles meinem Anwalt, sagte sie mit tränenerstickter Stimme. Tun Sie das. Vorspulen. Start. Also gut, was wollen Sie für die Bilder haben? Geld? Sex? Danke, kein Bedarf. Sieh nach draußen. Siehst du den weißen Transporter? Du gehst jetzt mal hin und klopfst die Seitentür. Kriegst du das hin? Bekomme ich dann die Bilder wieder? Fragte sie, eine leichte Hoffnung schwang in der Stimme mit. Doch sie zuckte zusammen und hatte das Gefühl, ohnmächtig zu werden, als sie seinen Worten lauschte. Nein. Dann fahren wir mit dir in mein Emeritiert-Studio und ficken dich maschinell kaputt, anschließend entsorge ich dich irgendwo im Wald. Frau Duschmann-Gühler wusste nicht mehr weiter. In ihrem Beruf benotet sie grundsätzlich auch die politische und gesellschaftliche Gesinnung der Eltern. Und sie kam damit jahrelang durch. Nie hat sich jemand beschwert. Keinen hat es gestört. Aber irgendwann ist jedes Märchen Sünde. Hören Sie, Herr Lauert, ich hatte doch keine Ahnung, flehte Frau Duschmann. Schon klar, Sie wussten nicht, wer der Papa von Klein Bernd ist. Sonst hätten Sie es sich dreimal überlegt. Denn sonst wären Sie nicht so unheimlich dumm gewesen. Aber, dieser Zug ist abgefahren, erklärte Bernd mit einem Anflug eines sadistischen Lächelns im Gesicht. Die Frau flehte den gnadenlosen Berndmann an, ich kann jetzt nicht rückwirkend die Noten verändern. Das kann ich in der Lehrerkonferenz nicht kommunizieren, sowas ist nicht vorgesehen. Bernd telefoniert. Material hochladen. Auf der achtsam und liebevoll gestalteten Internetseite der Elternvertretung, zu finden unter anne-schrank-weini.de/angstschrank.html, erschienen plötzlich die Dumpfigbilder der Lehrerin. Kann man jetzt nichts mehr machen. Bernd zog seine Quarzhandschuhe an und zerrte die Frau Duschmann Gühle an den Haaren aus dem Beratungszimmer heraus. Die große Pause war vorbei, Frau Duschmann brüllte wie am Spieß, aber niemand hörte sie. Er zerrte Frau Duschmann mehrere Meter bis zum Parkplatz über das Granitpflaster. Das ist die von dir geschaffene Welt, niemand interessiert sich für eine Fotze, die in irgendeinem Transporter verschwindet, niemand ruft die Polizei. Hey, was machen Sie da mit der Frau? Brüllte jemand vom Balkon herunter. Bernd feuerte mit der Glock 17 mehrfach in den Balkon und traf den selbstständigen Handelsvertreter für Wollprodukte, Malte D., 22 Jahre alt, dieser brach tödlich getroffen zusammen, verblutete und hing noch weitere 14 Tage über der Reling. Wie gesagt, niemand kehrte. Innerhalb kürzester Zeit war aus der ganz lieben Religionslehrerin eine blöde verdreckte Fotze geworden, für die sich fast niemand interessiert. Ein weiteres Opfer. Eine weitere Nummer der Statistik. Vielleicht würde man in irgendeiner Zeitung eine kleine Randnotiz über sie schreiben. Bernd schob das Stück Menschenmüll in den weißen Transporter und fuhr mit der Religionslehrerin zum Verhörzentrum 3C, wo nur informell aus niemals offiziell verhört wurde. Wegen der Versicherung, wir sind schließlich in Deutschland. Das Gelände war scheinbar unbebaut, dennoch gab es einen unterirdischen Brauchwasserspeicher, in dem man problemlos 40 Folteropfer unterbringen konnte. Wenn man sie vorher in einen Industriehäcksler werfen würde, wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Aber das nur am Rande. Frau Duschmann-Gühler kam ins Loch, eine Grube voll Glasbruch, Dreck und sonstigem Unrat. Bitte, bitte, bitte, ich flehe Sie an. Lassen Sie mich gehen. Ich werde auch nichts sagen. Bernd ging in den Kontrollraum und sprach in die Gegensprechanlage, Frau Duschmann-Gühler, Sie sind ganz offiziell für 6 Wochen krankgeschrieben. Niemand in der Schule wird Sie vermissen, Sie befinden aktuell insgesamt 14 Meter unter der Erde in meinem speziellen Verhörraum und Ihrer persönlichen Hölle. Das ist mein Reich, hier sind Sie nichts weiter als mein Eigentum. Ich könnte Ihnen zum Beispiel ohne Narkose die Nieren entfernen und sie auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ich könnte aus Ihnen Schweinefutter machen oder ich könnte Sie aber auch komplett, sagen wir der Einfachheit halber, verändern. Frau Duschmann war unfähig zu sprechen. Der Schock und die Angst vor dem bösen Berndmann lähmte sie völlig. Und dann ging das Licht aus. Und sie saß alleine in der Dunkelheit. Stopptaste. Anderer Kanal. Start. Bernd klettert die Leiter rauf und verschließt die Luke. Fahrt zurück in die Schule, Gespräch mit dem Rex-Gildo-ähnlichen Direx. Und? Haben Sie bereits mit Frau Duschmann über Ihren Sohn gesprochen? Ich weiß nicht, wo sie ist, entgegnete Bernd. Na, im Beratungszimmer. Wo denn sonst, kam es zurück. Da war ich vorhin, und Ihre Kollegen habe ich auch schon gefragt, antwortete Bernd genervt. Moment, das haben wir gleich. Aha, ein Fax, dachte ich mir. Herr Lauert, da kam eben ein Fax rein, die Frau Duschmann hat uns eben eine Krankmeldung geschickt, kommen Sie doch mit, wir trinken einen Kaffee, dann ist doch alles im grünen Bereich, was? Haha. Sagen Sie, sind Sie nicht bei der, ging der Wortschwall dieses Aushilfsrex-Gildo. Nege bitte. Nein, bin ich nicht. Eigentlich bin ich Schriftsteller, erwiderte Bernd. Ach so, na das ist ja allerhand. Was haben Sie denn so geschrieben? Stirb komm manche, oder auch der Dreck kam nur bis Montrelala, bekannt ist auch, der falsche Kopf vom Checkpoint Charlie. Also eher trivial Literatur, stichelte dieser Verbrecher des guten Geschmacks. Na ja, die Leute lesen nicht nur Hölderlin. Es kam so, wie es kommen musste. Frau Duschmann-Gühler war weg. Niemand sprach über sie. Es war so, als wäre sie einfach in den Urlaub gefahren und nicht wiedergekommen. Die Bilder im Netz wurden zum Problem für die Schulbehörde. Nicht Bernds Problem. Bernd kann sehr böse sein, aber was bedeutet böse im 21. Jahrhundert? Ein Ruf drang aus dem Sekretariat. Herr Winkelmann heimlich, kommen Sie mal schnell, ich muss Ihnen was zeigen. Die Sekretärin war erkennbar aufgeregt, irgendjemand hatte ihr wohl die Sache mit der Internetseite gesteckt. Der Schulleiter ging in sein Büro, weiter zur Sekretärin, die sie wimmelte drei Schüler, alles Musel, ab die mit ihren Handys herumfuchtelten. Bernd saß mit seinem Kaffee an einem Bundstisch, der vollständig mit Negerwerbung dekoriert war. Die Negerbilder hatte jemand unter die Glasplatte gelegt, man konnte sie nicht übersehen. Moderne Folter. So etwas sollte man verbieten. Da Bernd anfing sich zu langweilen und der Kaffee auch eher scheiße schmeckte, studierte er dieses Mist etwas genauer. Projektarbeit Politik, Klasse FB, 2017 stand auf einem Zettel, daneben musste Bernd Folgendes erblicken. Das ist der kleine Mdombe-Mundstuhl aus Simbabwe. Er hat einen Hunger, den man sich nicht vorstellen kann. Sein kleiner Negerbauch ist schon ganz geschwollen und auch der Wasserkopf macht ihm zu schaffen. Darunter stand Duschmann Güle, Fortbildungsbeauftragte der Evangelischen Kirche Brandenburg, Kontakt Detten. Herr Lauert, können wir unser Gespräch kommende Woche fortsetzen? Wir haben ein handfestes IT-Problem und Sie wissen ja, Knalle und Technik, haha. Bernd war so sehr in die Lektüre vertieft, dass ihn das plötzliche Wiederauftauchen des Direktors völlig aus dem Konzept brachte und er leicht verwirrt fragte. Kann ich helfen? Kennen Sie sich denn aus? Pause. Vorspulen. Weiter. Tag 3. Die ganz liebe Religionslehrerin sitzt im informellen Haftzentrum 3C der Heeresgruppe Bernd und hat ganz viel Durst. Du hast ganz viel Durst. Dröhnt es aus der Lautsprecheranlage. Frau Duschmann-Güler. Nur ein leichtes Wimmern war zu hören. Frau Duschmann-Güler. Diesmal lauter. Durchdringender. Wer? Wer ist da? Antwortete die Frau mit vor Angst bebender Stimme. Ich bin es. Gott. Frau Duschmann-Güler wusste nicht, ob sie das alles nur träumte oder ob es wirklich die donnernde Stimme Gottes war. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, ob oder wann sie das letzte Mal seit ihres Aufenthaltes in diesem Bunker wenigstens eine Stunde Schlaf bekommen hatte. Es war kalt. Feucht. Sie würde sich ordentlich erkälten, dachte sie noch zu sich, als der Lautsprecher zu neuem Leben erwachte. Frau Duschmann-Güler, hier spricht ihr Gott. Lassen Sie mich doch bitte endlich frei. Ich werde alles tun, was Sie verlangen, schluchzte sie, jedoch vergebens. Ich bin Gott und verlange nix. Denn ich bin ein gütiger Gott. Was man von meinem Abgesandten nicht behaupten kann, tönte es ihr entgegen und ließ wieder ein Zittern durch ihren Körper fahren. Schick den Alinei, der soll sich mal um die dumme Fotze kümmern, aber nicht zu doll. Hatte sie richtig gehört? Ein Ali sollte sich um sie kümmern? Tränen liefen ihr übers Gesicht und sie zitterte am ganzen Leib. Sollte sie in diesem Loch sterben? Dazu muss man wissen, dass Bernd einen Herrenabend organisiert hatte, Ali, der Moselpsychopath war im Nebenzimmer wie ein Tier angekettet, die Trennwand wurde zur Seite geschoben und Psycho Ali drang in die Zelle der gefangenen Frau Duschmann ein. Das ist der Drogen-Ali aus Marzahn, erinnern Sie sich? Natürlich erinnerte sich die Frau Duschmann, sie hatte den Ali bei der Regionalpresse als gut integrierten, resozialisierten Neubürger beworben. Naja, das war anfangs auch richtig. Zumindest bis zum dem Tag, an dem er sich dann an einer 14-Jährigen verging. Hier spricht Gott, donnerte es durch den Lautsprecher. Sie sind nicht Gott, Sie sind ein krimineller Hurensohn, ein ungefickter Unzöl, schrie Duschmann dem Lautsprecher entgegen, der sich davon wenig beeindruckt zeigte. Donnerwetter, die dumme Sau ist ja noch fit wie Turnschuh, dachte Bernd. Bernd legte seine Foltermann-Verkleidung an, dazu den Plastihelm und öffnete die Bunkertür. Mit dem Axtstielhöcken schlug er auf Arme und Beine, ihre Gelenke brachen, sie brüllte vor Schmerz wie ein verletztes Tier, während der böse Berndmann gnadenlos den Stiel auf ihre Gliedmassen immer und immer wieder herabfahren ließ, bis sie irgendwann regungslos in der Ecke der Folterkammer lag. Danach begann die Intensivfolter unter ärztlicher Aufsicht. Duschmann würde jetzt erfahren, was wahrer Schmerz ist. Vielleicht verdiente sie dies alles. Vielleicht war dies die gerechte Strafe. Keine Gefangenen. Niemand wird geschont. Die gemesserten, vergewaltigten und totgeschlagenen Geister der Opfer dieser linksgrün versifften Agenda forderten Genugtuung. Aufspannen das dumme Wie. Der Folterfacharzt aus dem Dunkelnetz saß nervös im Wartezimmer und schaute sich Bilder bekannter Opfer an. Der kürzlich verschwundene Kinderschänder Olaf B. war dabei, der Kinderarzt Dr. Bno B. Wundmann und die Stasi-Mitarbeiterin Vicky Lee Andros, die leidlich bekannte Schlagerstar-Prominenz Dunte. Menschlicher Müll. Brennholz für den Scheiterhaufen. Kommen Sie rein, rief eine Stimme. Der Folterfacharzt aus dem Dunkelnetz kam gleich zur Sache und zog Frau Opfermann durch Zell eine Tüte über den Kopf. Wenn Gott Sie anspricht, dann bleiben Sie bitte höflich. Das Entsetzen war in den Augen der ganz lieben Religionslehrerin zu sehen. Bernd nahm die Sitzung auf und spielte sie dem bolschewistischen Landespolitiker Güler zu. Güler saß in jeder Diskussionsrunde und forderte ständig mehr Geld für die Neger- und Kanaken-Integration. Aber nachdem er den USB-Stick im Briefkasten gefunden und gesichtet hatte, war er einigermaßen platt und geschockt. Er hatte Angst. Große Angst. Einer ist emeritiertes auf Güles handlich. Güler saß im Verwaltungsgebäude der bolschewistischen Regionalpartei, die offizielle Nachfolgeorganisation der sozialetatistischen Einheitspartei. Ihre Frau befindet sich im Volksgefängnis der sozialrevolutionären Aktion. Güler sah aus dem Fenster auf die Stadt herab und wollte schon seine Kumpels von Clan anrufen, doch da klingelte das Telefon. Eine Roboterstimme sprach Güler direkt an: Wir foltern Ihre Frau, sie wird anders aussehen als vorher. Aber nicht schlechter. Quasi ein neuer Mensch. Oder was davon übrig bleibt. Ihre Frau wurde von Satanisten entführt, sagen Sie das den Medien. Alles andere hat Nachteile für Ihre Frau. Gravierende Nachteile aufgelegt. Frau Duschmann-Güler wurde leicht gestreckt, die Elektroden klemmen fingen an zu qualmen, unter ihnen verfärbte sich die Haut langsam schwarz. Ich bin dein Gott, der Lautsprecher. Unerbittlich. Bernd beugte sich über Frau Duschmann. Wer ist dein Gott? Keine Antwort. Vielleicht konnte sie auch gar nicht mehr antworten. In diesem Zustand, naja, nicht Bernds Problem. Nochmal 120 Volt. Stopptaste. Auswurf des Datenträgers. Laden der neuen Datei. Hinweis. Schreibeband hatte gestern seine Brutalphase und wird heute ihr Fahrstuhlmusik-Lyrik produzieren. Start. Die Kinder der Anne-Frank-Schule waren wohlerzogene Gutmenschkinder. Alle mochten den Malte und seine Freundin Sibylle Bergmann von Berg. Malte wollte Kulturredakteur werden, die Sibylle war noch unentschieden. Vielleicht eine Frau Dr. Gynäkologin Doktor oder eine Art Mischbäcker mit mehr Sexappeal und so. Hochbegabte Friedenskinder, zumindest stand das so in der Regionalpresse, basteln kleine Pappgeschenke für die Negerkinder in Kongo. Anbei ein Farbfoto. Darauf zu sehen, blöde Kinder verkaufen Kackpappbastelsachen an blöde Kirchentagstypen. Alle finden das voll gut. Muss man nicht verstehen. Hoffentlich kriegen die alle AIDS. Der diesjährige Kissmann-Preis geht an die Claudia. Sie hatte eine hübsche Collage zusammengeleimt. Darauf eine zu Tränen rührende Szene, viele Negerkinder mit Bettelgesicht, daneben böse weiße Brutalmänner mit AK-47 oder G3-Gewehren. Das ist ja hochpolitisch, so die Pfarrerin Frau Sonnenschein Stasig. Vorspulen. Stoppbeitrag siebte weiter im Text. Die ganz liebe Religionslehrerin landete in einer Mülltonne und diese wurde achtsam neben die SPD-Parteizentrale gestellt. Volkspädagogik. Gelübde Demokratie. Frau Duschmann hat ihren kurzen Kuraufenthalt überlebt und konnte somit ihren Zweck erfüllen, Abschreckung der GRW-zentrierten Lehrerschaft. Nächstes Kapitel. Tag 8. Bernd fuhr durch die große graue Stadt, überall nutzloses Personal. Eine Stadt, bevölkert von Idioten und Untermenschen. Sauerstoff verschwenden. Minus Menschen alle wo. Gut oder schlecht, einigen mutmaßlich jüdischen Leuten schien dieser Zustand zu gefallen, denn der Kampf gegen die Kriminalität war in Berlin völlig sinnlos. Denn das ganze gottverdammte System der Berliner Republik war kriminell. Ein Krebsgeschwür. Keine Chance auf Regression. Bernd traf seinen langjährigen Spezi vom FSB, den Lat. Eigentlich Kontrahenten, waren sie sich vor langer Zeit mal im Einsatz begegnet und Bernd hatte Lat vor dem Zugriff der vom gierigen Juden gelenkten Amerikaner gerettet und monatelang in Königs Wusterhausen versteckt. Da das FSB chronisch pleite war, wurde Bernd seinerzeit mit Granatwerfern und AKs bezahlt, die er für unsichere Zeiten irgendwo zwischen Berlin und Hannover einlagerte. Unscheinbares Fabrikgebäude. Perfekte Tarnung. Bernd basiert. Bernd schaute Nachrichten. Aha. Die Röhre, Sein oberster Chef aus Pullach würde sich bald melden. Hören Sie zu, Bernd. Alle Aktionen abblasen, wir treffen uns in Rostock, Kommando Spezialkräfte der Marine und die Technik werden uns begleiten. Und wieso sollten die Russen ihre eigene Röhre in die Luft sprengen? Ergibt doch gar keinen Sinn? Eine Schadstelle befindet sich in knapp 40 Meter Tiefe, das Gebiet wurde von den Schweden weiträumig abgeriegelt, zwei Taucher wurden bereits aufgegriffen, waren wohl am Auftrag von Reuters unterwegs. Ich habe Ihnen die Datenblätter von Salzgitter mitgebracht, die Röhre hat eine Wandstärke von 40 mm und wurde mit Spezialbeton ummantelt. Bereits der erste Tauchgang brachte Klarheit, Fragmente der beschädigten Röhre lagen in der näheren Umgebung herum. Die Ladung war bereits in der Röhre, laut Verlegungsplan liegen hier die Segmente 440b, 441b und 442. Gut, und was sagt uns das? Diese drei Röhren wurden an Land einer längeren Qualitätssicherungsmaßnahme unterzogen. Wir vermuten, ein dünnwandiger Ring mit der Ladung und dem Zünder wurden in die Röhre fachmännisch eingesetzt und dann an das Verlegeschiff geliefert. Aufgrund der nachträglich aufgetragenen Betonpanzerung war die Manipulation nicht sichtbar. Nun gut, dann sollten wir uns die Typen aus der Qualitätskontrolle greifen. Die Röhren werden doch unmittelbar vor der Verlegung wenigstens einmal überprüft. Es gibt doch Dokumentationspflichten, der Lloyd schaut doch den Technikern zu, es gibt Kameraüberwachung an Bord. Das stimmt, das ist alles richtig. Der dünnwandige Ring wurde unter Laborbedingungen eingebaut und mit der Ladung versehen, die Innenseite der Röhre wurde sorgfältig geschliffen und die Nähte somit kaum noch erkennbar. Kaum erkennbar? Ja genau, die oben genannten Röhren wurden während der Schicht 1271C von der Mannschaft im 6 verlegt, vier Franzosen, die seit Jahren am Auftrag der Verlegefirma mit ähnlichen Aufgaben beschäftigt waren. Perspektivagenten? Möglich. Den Froschfressern kann man nicht trauen. Nach mehreren Tauchgängen wurde allmählich klar, wie der Anschlag von langer Hand vorbereitet wurde. Die Ringtheorie wurde verworfen, aber ein Teil der Röhre wurde offensichtlich unter Werkstattbedingungen manipuliert. Die haben mit Lasererosion eine Tasche für die C4-Ladung und den Zünder eingearbeitet. Ein geschwächter, nachträglich eingebauter Ring würde unter den Bedingungen der Verlegung ganz einfach zusammenknicken, aber eine einzelne Tasche würde die Statik der Röhre nicht beeinträchtigen. Wir suchen das Gebiet nach Stahlfragmenten ab. Wir müssen die Reste des Zünders finden. Im Kühlhaus, Frau Achtsam-Silling, ist das Ihr Sohn Malte? Malte war Rot-Grün-Aktivist und hatte die Ausblutungsstrafe über dem Zaun redlich verdient. Ihr Sohn wurde mehrfach bei der Antifa gesehen, wir werden ihn jetzt ausstopfen und als Witzfigur im Hauptbahnhof ausstellen, bald ist Körperwelten 3, der Malte als Arsch und Gehirn des internationalen Kanackentums. Hier unterschreiben, ja genau, danke uns da nochmal. Auch die Mutter von Malte wurde verhaftet und kam in das Integrationslager 6G, Zwangsarbeitslager für notorische Gutmenschen, denen der Kontakt zum Neger fehlt. Ende dieses Teils.